Sendung trägt den Titel Hallo Pferdefreunde. Guys out there, gonna wish you out. Hallo Pferdefreunde. Die Musiken bis hierhin allesamt aus den USA. Zunächst von der Gruppe Low, dann von dem Duo True Widow aus Dallas, Texas. Und ebenfalls aus Texas kommt die Band This Will Destroy You, aus deren neuem Album Tunnel Blanket ich hier im Hintergrund einige Klänge laufen lasse. Spott, beißender Spott. Alan Sparhawk von der amerikanischen Band Low wendet sich im eben gehörten Song Witches, auch für unsere Ohren gut hörbar, an all jene, die gern so wären wie der amerikanische Soul-Sänger Al Green. Ihr Typen, ihr seid so fertig, diktiert er mehr, als dass er singt ins Mikrofon. Spott, Beschimpfung, Affront. Gut vorgetragen bin ich schon ein relativ großer Freund dieser Art von Unterton, Ansprache. Wenngleich ich selber sie eher nicht anwende. Moderator halt, moderat. Irgendwann einmal habe ich die Zuhörer einer meiner Sendungen als Gurkendiebe tituliert. Wirklich böse allerdings war das natürlich nicht gemeint. Und wenn wir das bisher Gesagte einfach mal streichen, dann würde ich heute gerne ähnlich beginnen. Ähnlich heißt entsprechend nicht Hallo Gurkendiebe, sondern Hallo Pferdefreunde. Also Hallo Pferdefreunde. Die meisten unter euch werden es längst wissen. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Dann nämlich geht eins der renommiertesten, wenn nicht sogar das renommierteste, amerikanische Galopprennen in Louisville, Kentucky, wie an jedem ersten Samstag im Mai seit 1875 über die Bühne. Es ist das Kentucky Derby, ein Rennen, das ausschließlich dreijährigen Vollblütern vorenthalten ist. Begleitet wird die Veranstaltung, die meist bereits ein Jahr im Voraus restlos ausverkauft ist, von der Kentucky Derby Festival Pegasus Parade, einer festlichen Parade, die sich durch die Straßen von Louisville zieht. Zigtausende stehen dann am Rand und winken. Und alle Glocken der Stadt läuten. Ich selber habe dieser Zeremonie nie persönlich beigewohnt. Zum Glück aber ist sie dokumentiert auf einem Album der Louisville-Band The Shipping News. Save Everything heißt das Werk, 1997. Den Musikern damals war offensichtlich daran gelegen, gegen eine Grundregel in Sachen Aufnahme zu verstoßen, welche besagt, Türen zu, Fenster zu. Sie öffneten das oder wohl auch die Fenster zur Straße und hielten, was von draußen nach drinnen drang, fest. The Shaping News, 1997, Louisville, Kentucky. Sonderlich groß ist die Stadt meines Wissens nicht. In den späten 80er und in den 90er Jahren allerdings war sie immer einen Blick wert. Die Anfänge nämlich rund um diesen bis heute immer noch ein wenig rätselhaften Begriff Post-Rock lassen sich hier festmachen. Bei Bands wie Slint, The Four Carnation, The Shaping News und einigen anderen. Louisville, Kentucky. Und selbstverständlich Chicago, Illinois. Tordes. Diese Band war eigentlich ein Versehen. Oder sagen wir besser, ein zunächst auf Kurzzeitigkeit angelegtes Experiment. Musiker verschiedener Bands wollten probieren, improvisieren, die Schemata gängiger Rockmusik über den Haufen werfen. Die Resonanz, insbesondere die in Europa, war überwältigend. Aus einer anfänglichen, sagen wir ruhig, Luftnummer ist inzwischen längst eine Institution geworden, Tordes. Ich selber nannte die Band zu Beginn immerzu Tortoise. Mir schien dieses Wort aus der französischen Sprache entliehen. Andere sagten bei Nennung des Bandnamens auch schon mal Tortoise. Auf die Idee, dass Tordes in der englischen Sprache für nichts anderes steht als Schildkröte, kamen anfangs nach meiner Erinnerung nur die wenigsten. Verwirrend auch der Genrebegriff, der mit wachsender Bekanntheit von Tordes aufkam. Post-Rock. Manche wählten eine deutsche Aussprache. Post-Rock also. Und ohne es jemals persönlich mitbekommen zu haben, bin ich doch fest überzeugt, dass einige weniger Bewanderte mit dem Begriff Post-Rock, wenn er denn so ausgesprochen wurde, eine bestimmte Dienstbekleidung weiblicher Postmitarbeiter verbanden. Oder aber glaubten, Mitarbeiter der Post hätten vor, während oder nach ihrer Dienstzeit einen bestimmten Rockstil kreiert. Postrock eben. So wie Bahn, Metal, Werften, Jazz oder Bergbau, Reggae. Heute sind wir schlauer. Thank you. Hallo Pferdefreunde. Musik von Mogwai. Was ist Post-Rock? Ein weitgehender Verzicht auf Gesang, auf exaltiertes solistisches Spiel, etwa des Gitarristen. Eine Musik ohne jede Hierarchie. Eine, die zuvor jahrzehntelang unterdrückte Studio-Nebengeräusche gewissermaßen befreit und ihnen Zugang gewährt auf die Aufnahme. Brummen etwa, Fiepen, Flirren, für alle Formen von Nebengeräuschen, die ein Aufnahmeprozess mit sich bringt, gilt willkommen. Im Zentrum des Spiels stehen melodische oder rhythmische Entwürfe, Pattern, Skalenmotive. Sie zirkulieren, verändern sich, lösen sich auf im kollektiven Spiel. Effekte, Dub-Effekte, Elektronik. Radio und Post-Rock, das war schon immer eine schwierige, eine oft unheilvolle Liaison. Viele Tracks sprengten und sprengen allein schon hinsichtlich ihrer Länge das sogenannte Format. Andere eskalieren immer mal wieder wie aus dem Nichts mit schrillen Dissonanzen. Wenn die wenigstens am Ende wären, man könnte die Musik ja vorher ausblenden, sind sie aber allzu oft eben nicht. Mir ist es bisweilen passiert, dass ich nur bestimmte Passagen eines Post-Rock-Titels gespielt habe. Wie ein Pferdemetzger habe ich mich dabei oft genug gefühlt, der in den Eingeweiden der Musik herumschneidet, um letztendlich nur das vermeintliche Filetstück präsentieren zu können. Den Rest, sagte ich mir stets, kannst du ja zu Hause hören, privat. Was ich auch tat. Stundenlang hörte ich oft Musik, von der ich wusste, sie würde ihren Weg ins Radio nie finden. Darüber wird man gelegentlich sentimental und stellt sich die große Sinnfrage, was überhaupt soll das alles noch? Diese Frage übrigens kann einem den Schlaf rauben. Immer wieder. Man sitzt spät nachts am Küchentisch und beginnt am Ende zu trinken. Man bekommt hohen Blutdruck, Schweißausbrüche, Panikattacken. Machen wir uns nichts vor. Post-Rock. Am Ende wird man regelrecht krank. Thank you. Musik eben zwei ältere Titel, zunächst Tordes, dann eine Musik von Fugazi. Hier im Hintergrund, das ist ein Titel aus dem aktuellen Album der britischen Band Codes in the Clouds. Hallo Pferdefreunde, viele unter euch werden es wissen. In Haldern am Niederrhein findet alljährlich das Haldern Open Air Festival statt. Auf einem Gelände, welches üblicherweise Pferdefreunden zur Verfügung steht oder aber zumindest lange Zeit stand. Dressur, Springreiten, nehme ich an. Galopprennen nämlich auf diesem Gelände kann ich mir eher nicht vorstellen. Haldern, Niederrhein ist nun einmal nicht Louisville, Kentucky. Irgendwann mit Beginn der sogenannten Nullerjahre tauchte im Bereich Post-Rock, instrumentale Rockmusik, verstärkt der Name einer texanischen Band auf, die immer wieder als Vergleich, als Referenz genannt und hinzugezogen wurde. Die vierköpfige Band Explosions in the Sky. Ich war heilfroh, als ich irgendwann an einem Stand des besagten Haldern Festivals ein Vinyl dieser Band entdeckte, welches ich noch nicht besaß und unbedingt ergattern wollte. Der Preis freilich, das war schon eine verdammt hohe Hausnummer. Der Verkäufer sprach nach meiner Erinnerung mit 8 Leuten gleichzeitig und wenn er mal nichts sagte, nahm er einen kräftigen Schluck aus der Flasche. Es war verdammt heiß. Seine Augen waren bereits ein wenig glasig. Zerknirscht ob des hohen Preises gab ich ihm einen Schein, auf den er herausgab. Ich zog ab, ging weiter und bemerkte erst eine Weile später, dass der Mann mir definitiv zu viel Geld zurückgegeben hatte. Nun ja, ich ging zurück, wollte korrigieren. Aber vor ihm befand sich nun eine Traube aus gut und gern 20 Leuten. Und er sprach mit jedem von ihnen gleichzeitig, so zumindest schien es. Das hatte keinen Sinn. Später, dachte ich bei mir. Doch als ich später zurückkam, war der Kerl verschwunden. Egal, dachte ich. Nächstes Jahr dann halt. Doch im Jahr darauf fehlte der komplette Stand. Das Album selber übrigens, eins aus dem Jahr 2005, gefiel mir nicht so sehr. Ich empfand es als zu konventionell, zu songorientiert, hatte stets den Eindruck, man habe Stimme und Melodien eines möglichen Sängers unmittelbar vor dem Gang ins Presswerk getilgt. Gerade so, wie man einem Pferd unmittelbar vor dem Gang zum Schlachthof noch eben den Sattel vom Rücken streift. Das neue, soeben erschienene Album von Explosions in the Sky gefällt mir richtig gut. Take care, take care, take care. So heißt es und so klingt es. Explosions in the Sky. Besonders wilde Spekulationen ranken sich lange Zeit um das zweite Album der Band aus dem Jahr 2001. Das von dem amerikanischen Künstler David Logan dazu entworfene Cover zeigt vor in bedrohlichem Lila daherkommenden Wolken ein Flugzeug, von dem aus ein heller Feuerstrahl Richtung Erde geht. Exakt einen Tag vor dem Anschlag auf das World Trade Center sei dieses Album veröffentlicht worden. So hieß es eine Zeit lang. Zudem habe ursprünglich die Zeile "This plane will crash tomorrow", zu Deutsch also ungefähr "Dieses Flugzeug wird morgen aufprallen", das Cover geziert. Beide Behauptungen freilich sind längst widerlegt. Der fragliche Schriftzug, so ist zu hören, hat sich lediglich eine Zeit lang auf dem Instrument des Bassisten als Schriftzug eben befunden. Der Bandname selber, Explosions in the Sky, ist inspiriert durch die üblichen Feuerwerke anlässlich des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli. Die Auftritte der Band hierzulande waren meines Wissens nach immer recht rar gesät. Für einen Auftritt nun kommt die Band im Mai in den Sektor nach Köln. Am 23. Mai spielt sie dort in der Essigfabrik. Das Vorprogramm bestreitet ein Act namens Lycans. Wie damals schon bei Tordes rätsle ich bei ihm, bürgerlich Robert Lowe, nun ebenfalls, wie wohl dieser Künstlername zu sprechen ist. Lichens mit CH würde man es deutsch sprechen. Tatsächlich aber Lycans gesprochen. Lycans, das nämlich sind Flechten. Kurzzeitig glaubte ich, hinter Lycans, Lichens, stecke womöglich Bruce Licker, deutsch Licher gesprochen. Ein großartiger Musiker, den einige womöglich noch aus seiner Zeit mit der amerikanischen Band Savage Republic kennen. Später wurde Bruce Licker Kopf der Wüstenrockband Scenic. Dazu veröffentlichte er obskure Solowerke, Musik etwa zum Beat eines toten Pferdes. Spätestens hier nun wende ich mich erneut an eine ganz bestimmte Klientel. Hallo Pferdefreunde! Eure Lieblinge und heißer Wüstensand, das geht zusammen wie Post-Rock und Radio. Von Ausnahmen freilich, und die gibt es, wie meine Recherchen ergeben haben, abgesehen. Bei diesen Ausnahmen handelt es sich um die Wüstenpferde der Namib-Wüste im afrikanischen Namibia. Forschungen haben tatsächlich ergeben, dass die Tiere vor Generationen offensichtlich hierhin abgedrängt wurden, als ein Pilot des Ersten Weltkrieges eine Bombe warf und eine große Herde von Pferden derart auseinandertrieb, dass es einige von ihnen in die Wüste verschlug. Bei solch einer Explosion kein Wunder. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Abschließend noch Musik von der angesprochenen Gruppe Scenic und danach, wenn wir das noch schaffen, und wir sollten es schaffen, ein paar Klänge von der australischen Band My Disco, die mit ihrem Track beweist, dass man riffen kann wie AC/DC und dazu auch singen und trotzdem klingt wie eine Band, die ins Post-Rock-Genre gehört. Alles Liebe, alles Gute, ciao.